deutschen Kundengeschäft abtrennen, um die Kundeneinlagen zu schützen. Hoffnungsschimmer in der europäischen Autokrise. Nach fast 2 Jahren Flaute sind die Verkaufszahlen in Europa wieder gestiegen. Im April gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat 1,7% mehr Neuzulassungen, teilte der Europäische Branchenverband mit. Die aktuelle Statistik profitiert aber auch vom frühen Osterfest. So gab es im April 2 Verkaufstage mehr als 2012. Die Ermittlungen gegen den zurückgetretenen CSU-Fraktionschef Schmidt nehmen Fahrt auf. Nun haben Zollfahnder das Wohnhaus des 60-Jährigen in Bayern durchsucht. Schmidt wird verdächtigt, seine Frau möglicherweise jahrelang als Scheinselbstständige beschäftigt zu haben. Die Eishockey-WM kehrt 2017 zurück nach Deutschland. In 4 Jahren findet die WM in Köln und auch in Paris statt. Beide Städte hatten sich gemeinsam beworben. Damit kommt die WM zum 8. Mal in die Bundesrepublik. Die Halbfinals und auch das Endspiel steigen in Köln. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Persönlicher ist besser. Jetzt die neuesten Modelle probefahren. Besser unterwegs mit Ihrem Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Guten Abend, liebe Autofahrer. Wenn Sie über die A5 müssen heute Abend, dann mehr Zeit einplanen. Karlsruhe Richtung Frankfurt. Zwischen Karlsruhe Nord und dem Kreuz Walldorf. 16 Kilometer stockender Verkehr, in der Gegenrichtung 10 Kilometer stockend. Blitzer auf der B294. Elzach Richtung Haslach in der 70er-Zone. Dann zwischen Baden-Baden und Gaggenau-Seelbach auch in der 70er-Zone. A5 Karlsruhe-Basel zwischen Hartheim und Müllheim-Neuenburg. Und auf der B500 wird geblitzt Baden-Baden statt einwärts von der Autobahn kommend. Allen unterwegs, gute und sichere Fahrt, kommen Sie bald an. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Ja, volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. You are being taken under our power to your destination. Ay, caramba. Herrlich schräg und voll abgefahren. Wow. Total durchgedreht. On your Maximum Music Radio Station. FM. Back to the beginning we go. So we back in the club. It's our bodies rocking from side to side. Side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life. Back to life. Hands up. Cause suddenly we all got our hands up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes. Baby, tonight, the danger got us falling in love again. Yeah, baby, tonight. So dance, dance like it's the last night of your life. Life won't get you right. Mommy, Got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in the headlock. Yeah, but that would do make a bedrock. Mommy on fire, red hot. Bada bing, bada boom. It's the worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby. That you know, and tonight is just me. Baby, tonight. Some of it. Over and out. Hit radio. Einfach näher dran. With triple the music and more variety. Higher, higher, higher off the ground. It's taking me higher, higher off the ground. It's taking me higher. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Die Enthaltung steht die Haare zu Berge. Oh yeah! Ladies and Gentlemen! Ein klarer Fall für die Werbung. Wow, ein toller Verlobungsring. Mhm. 123gold.de. Der war bestimmt sündhaft teuer. Nein, nicht bei 123gold. Denn bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie jetzt die hochwertigsten Diamanten zu spektakulären Preisen. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Sag mal, Mutter, du siehst so glücklich aus. Ist irgendwas Tolles passiert? Ja, wir schlafen nicht mehr getrennt. Was? Nicht das, was du denkst. Ich und meine Zähne. Lassen Sie zusammen, was zusammengehört. Perfekte Implantate bei den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So. Jetzt wissen Sie es. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquell. Guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Zahnbürste. Gerne. Was soll es denn für eine sein? Neu oder gebraucht? Nicht immer macht gebraucht kaufen so viel Sinn wie bei uns. Jetzt neu. Jung at Smart. Die besten Gebrauchtwagen von Smart. Mit 24 Monaten Garantie, 10 Tagen Umtauschrecht und null Risiko. Bei S&G, Ihrem Smart-Partner in Offenburg und Kehl. www.sug.de. Maximum Club. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hitradio Ohr präsentiert. Auf zum Oberkircher Erdbeerfest. Am 25. und 26. Mai steht die Innenstadt ganz im Zeichen der Erdbeere mit abwechslungsreichem Programm für Alt und Jung. Entlang der Erdbeer-Gourmet-Straße an beiden Festtagen. Back- und Kochvorführungen rund um die süße Königin der Früchte sowie Live-Musik auf zwei Bühnen. Und wer während dem Genuss von Erdbeeren noch Fußball sehen will, der kann am Samstagabend die Live-Übertragung des Champions League-Finales auf dem Erdbeerfest verfolgen. Das Oberkircher Erdbeerfest am 25. und 26. Mai. Netto-Markendiscount präsentiert die Grill-Samstagskracher. Nur morgen mit Holzfällerscheiben das Kilo für nur 3,99 Euro und Lipton-Eistee die 1,25 Liter Flasche für nur 66 Cent plus Pfand. Einfach besser. Netto. Einfach besser. Spüre dein Herz klopfen. Bade in Adrenalin. Lebe dein Abenteuer. Zu Land, zu Wasser und zu Luft. Der Freizeitspaß für die ganze Familie. Abenteuer im Wald Kenzingen. www.abenteuer-im-wald.de. Ah, ah, ah, ah, sperrt ganz schnell eure Muttis ein. Sie fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50. Hallo Nachtschwärmer, seid ihr bereit? Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. Charlie! Yeah! The hottest music on the planet. The hottest. Oh, baby! Cool Radio. Sun is shining. The weather is sweet here. Make you wanna move your dancing feet now. I remember when rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones. digitalisiert. Du bist hübsch, aber blasiert. Du gehst reit, du spielst Tennis und weinst, wenn du mal verlierst. Yeah, girl, I want you so. And how low can you go? To pick yourself up from the bottom and climb on up again and wanting more. Your children play. It's a new day, it's a cool day. If you wanna joke around, it's a fool's age. You wanna work that body. You wanna start a new dress, that body. Go here, get out of bed, hit a club at night. First get a new haircut. Fast shake that butt, shake, shake, shake, shake that butt. I told you it's on, I know you stand strong. No catastrophes, only the best for me. Stay true to your soul, no bless for me. Let's rock now, let's roll. Keep the focus on the goals. Aim high, don't stroll. If you don't know, now you know how. Here yeah, we go. Spezial. Und der Knaller! Hey, hey, hey! Rückstoßverdoppler einschalten! Der Powermotor von Radio O! Attention, we're taking over. Around the way that you go, just think that everything you touch could turn to gold. You fall in love with everything. Spoon Spezial. Wir haben 19.24 Uhr am Freitagabend. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Und ich sage Hallo Al. Hey, rein mit dir. Ich hab dich mit einem steinalten Hinterwäldler verwechselt. Das passiert dir bestimmt öfter. Aber nur bei dir, Al. Lass mich mitfeiern. Aber gern. Hello, hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen, let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, seid ihr bereit, Nachtschwärmer? One, two, three, four. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back. Stole our hearts, gonna light up the sky, so ignore the stars, and we all starts. And we all do it all cause it stole our hearts. Wahnsinnig gut, ha? Example! Colin Harris und so weiter. Hier ist der Powerfreitag. Waking up. Are you ready to party? Here comes Night's Entertainment. Maybe. Carly Rae Jepsen. Tja, ich habe nicht nur immer Studiogäste wie mein Freund Al Bundy. Da gibt es noch einen anderen, mein Namensbruder. Charlie Harper. Da gibt es immer mal einige Episoden von ihm. Zum Beispiel, wenn die Putzfrau zu Charlie Harper sagt: Sind Sie noch von gestern betrunken oder haben Sie schon nachgekippt? Wahnsinn, das singt sogar das Frühstückseil, dann tut sich das Büro. Wahnsinn, ne? Whitney Houston, Barbara Tucker und so weiter. Das nennt man sogenannte Mashups, also Remixe mit anderen Interpreten. Jetzt ist die Frage, gibt es auch Mashups von älteren Songs? Da bringe ich mal ein Beispiel. Aus den 60ern. Gnadenlos cool. Gnadenlos hart. Gnadenlos komisch. Ladies and gentlemen, we have now come to the main event of the evening. Hitradio Ohr. Let's start here. The ultimate music selection. Active hand. Yeah! Is about to hit this city. Einfach wieder dran. Gnadenlos geht's weiter. Okay. Rolling Stones Spezial. Völlig neuer Sound, 61er. Spitze! Achtung, Nachtschwärmer, jetzt kommt er. Der absolute Sommerhit. Gleich anschließend. In Mallorca singen die Leute den schon. Wir hören gerade in ein Zelt rein auf Mallorca. Sagt euch noch nichts hier. Ich sage nur Peter Wackerl. Scheiß drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr. Ja! New. Komisches Grummeln im Bauch. Wen wundert's, dass mir schlecht ist? Mallorca ist hart. Ich sollte vielleicht heute nicht an den Start. Jeden Tag Pommes, Bratwurst und Bier. Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier. An diesen Tagen ist gar nichts normal. Die Dauerparty wird zur Höllenqual. Aber scheiß auf, Malle ist nur einmal. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Letztes Mal aus dem Zimmer raus. Heute halt ich's noch einmal aus. Gerade noch im Bett, jetzt mittendrin. Bei der Happy Hour bin ich der King. Nach ein paar Litern tanz ich zur Musik, weil ich da oft was zum Knutschen krieg. Alle sind locker und grüllen gerne rum. Kaum ein Lied ist uns dafür zu dumm. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Jetzt gefällt's mir, die Beschwerden sind weg. Verweigerung hat hier keinen Zweck. Es rockt fast jeder in Stadt und Land. Bier gibt's genug, es fehlt der Verstand. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Also den Song werden wir bestimmt noch öfters hören. Bestimmt hundertprozentig auf Partys. Ganz sicher Nachtschwimmer. Wir haben in dem Malaka schon der richtige Überhammer. Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Des Wahnsinns fette Beute. Gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und... 8 Sekunden Werbung, 8 Jahre Fahrspaß. Mit der Mazda 8 Jahre Garantie für den Mazda 2, 3 und 5. Mehr unter Mazda.de. Ab sofort bei Autohaus Paschke in Offenburg. Dreifach gut. Der Mazda 3 mit 0 Euro Anzahlung, 0% Zinsen und Mazda 8 Jahre Garantie für längeren Fahrspaß. Ab sofort bei Autohaus Paschke in Offenburg. Hitradio OA präsentiert. Das 52. Durbacher Weinfest vom 31. Mai bis zum 3. Juni. Am Freitag weinhistorischer Umzug. Anschließend große Eröffnungsparty mit DJ Simon Jägersberger. Samstag Tanz und Unterhaltung mit Adriano und Co. Am Sonntag Blasmusik, Oldtimer-Ausfahrt, Greifvogelshows und am Montag Kindernachmittag und Weinfestfinale von Tom und Andy. Musik, Tanz und Unterhaltung für Jung und Alt beim Durbacher Weinfest vom 31. Mai bis zum 3. Juni. 1125 Jahre Wein in Gengenbach. Die längste Weinhistorie der Ortenau. Das verpflichtet uns Gengenbacher Winzer zur Tradition und höchster Qualität. Gengenbach. Weingeschichte seit dem Jahre 888. Maximum Clubbing. Die Radio-Clubshow live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio OR. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hallo, hier ist die kleine Coke Light aus dem neuen McDonald's 1+1. Mich gibt es mit einem Snack zusammen für nur 2 Euro. Zum Beispiel mit mir, der Apfeltasche. Beste Kombi, Chicken Burger. Und ich bin auch dabei. Die Bio-Apfeltüte. Bitte essen Sie mich auch. Das McDonald's 1+1. Ein Snack plus kleiner Softdrink oder kleiner Kaffee für nur 2 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Voll auf E12. Hitradio Ur Partina in Zell am Hammersbach. Es ist eine mega geile Stimmung hier und es macht richtig Bock, hier mit zu feiern. 12-mal Party, einmal Eintritt. Live-Bands und DJs in 12 Locations. Samstag, 18. Mai ab 21 Uhr. Bus, Shuttle und Programm auf hitradio.de. So, jetzt sagen Sie mal bitte A. Bei der Wahl Ihres Arztes spielt Vertrauen eine große Rolle. Warum eigentlich nicht bei der Wahl Ihrer Werkstatt? Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Ihr VW- und Audi-Servicepartner. Persönlich ist besser. Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Milch, Margarine, Reis, Gemüse, Obst für die Kinder? Okay, aber da fehlt doch noch was. Ach ja, mein Wellnessgetränk, Mila Woman. Wusste ich doch, dass was fehlt. Und das Beste, den Kassenbon schicke ich gleich ein, denn ich will unbedingt dieses Mila Woman Fahrrad. Mila Woman. Einfach den Mila Kassenbon vom nächsten Einkauf einsenden und mit etwas Glück ein hochwertiges Mila Woman Fahrrad gewinnen. Infos und Teilnahmebedingungen auf mila-woman.de/gewinnen. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete, das Pfingstwochenende. Da. Das geht ab, Nachtschwärmer. Heute bis 1 Uhr Getränkespezial. Verschiedene Getränke wie Maracuja, Warsteiner, 1 bis 1,50. Freikarten und Formulare gültig. Einlass 22 Uhr wie immer. Wer früher kommt, kann länger feiern. Da. Wahnsinn! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag die berühmte Single Party. Alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Aber nicht nur deswegen, es ist immer Frauenüberschuss. Männer, ihr müsst euch da ranhalten. Jeder, der kommt, kriegt eine Nummer, wenn er will. Und Armbänder, die signalisieren den Single-Status oder nicht. Grün, Single für alles offen. Rosa, welcome to Punto Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und am Pfingstsonntag Mini-Rock-Party. Wer Mini-Rock kommt, Männlein wie Weiblein, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Eine Vorschau, Freitag, 24. Mai, Project Abi, Abi-Party der Koststufe 2 vom Richard-Wagner-Gymnasium aus Baden-Baden. Und Samstag, Massengeburtstag, Samstag, 25. Mai, Massengeburtstag. Alle Mai-Geborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ja, da wird mit Sicherheit gefeiert. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Und ich bin morgen auch bei der Hitradio Partynacht. Beginn 21 Uhr im Cheers nach Drummer. Da war ich vergangenes Jahr übrigens auch. Das war super. Und eine kleine Vorschau, Freitag, 31. Mai, da bin ich in der Festhalle Rastatt Niederbühl mit DJ Andy zusammen. Jetzt fragt ihr euch, Freitag ist er doch hier. Ja, nach der Sendung fahre ich direkt hin, ganz eilig, ganz sputig, und der DJ Andy, der macht vor mir. Rastatt Niederbühl, Festhalle. Das heißt, eine offene Festhalle, da kann man auch rauchen. Aha! Freitag, 31. Mai. Vormelden bitte! Oh, was habe ich jetzt? Immer nach dem zweiten Werbeblock was Spezielles. Ja, genau! Ein 80er Spezial! Spezial bei Hitradio Ohr. Die This is a journey into sound.

Absoluter Wahnsinn, ne? Cool in the Gang. Oh, so könnte ich gerade weitermachen. Aber wir haben auch noch was anderes drauf, nach Trimmer. Und alle, die sich noch zugeschaltet, herzlich willkommen. Ich habe heute wieder so viel neue Musik dabei. Da bin ich richtig froh. L. Schuhverkäufer, da bin ich richtig froh, dass ich keine Nachrichten habe in dieser Sendung. Äh? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Und das Tittenmagazin. Meinst du, dass du hier deine Nachrichten, deine Schuhnachrichten bringen kannst? Du spinnst wohl. Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Nein, das Einzige, was du machen kannst, für mich Werbung. Charlie, 5000. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. So we ain't gon' stop the celebration, and night we rock. Woke up in the morning feeling like a brand new man. The sun still shines, so the world ain't end. So the kids still playing on the world that's been. So I'm gon' thank God for making my friends. Second chance to make the world alright. So tonight we gon' go all night. Let's party right and celebrate your life. Better yet, we celebrate all night. Cause the Mayans had the world shaking. Right. Put the world in it when they said it would. But instead we here and we made it to a brand new day that we're making. Come on. Wochenende. Ich habe die richtige Frequenz gefunden. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Bank on the best. Security Radio. The best in the country. You love. 20.10 Uhr, der Power ins Wochenende hier. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Glaubt es kaum, fünf Interpreten sind in diesem Mashup drin. Wow! Ja, heute ist ein ganz besonderer Freitag. Heute ist Pfingstfreitag.

sogenannte Statusarmbänder. Die signalisieren den Single-Status. Grün, Single für alles offen, in Klammer, quatsch mich an. Rosa, willkommen du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Zwei Clubs geöffnet. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann Pfingst, Sonntag, extra Öffnungstag. Mini-Rock-Party. Wer im Mini-Rock kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Genau, Pfingstsonntag Spezial. Dann heute in einer Woche, 24. Mai, Projekt Abi. Abi-Party der Kursstufe 2 vom Richard-Wagner-Gymnasium aus Baden-Baden. Auch da sind Freikarten gültig. Und dann ist an der Samstag, 25. Mai, also morgen in einer Woche, Massengeburtstagsparty. Alle Mai-Geborenen sind eingeladen. Die bekommen ab 18 25 Euro Freiverzehr, Ausweis nicht vergessen. U18 bekommen 15 Euro Freiverzehr. Ihr wisst Bescheid? Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! This is John Mayer. Hey, this is Michelle Branch. Hey, this is Puddle of Mud. Hi, this is Jewel. This is Matchbox 20. Hey, this is your Uncle Crack, and you're checking out an Ultimix exclusive. Welcome to You deserve to be with someone else, but I gotta be straight up. God, I just want kiss and makeup. We've been through a lot of things. How do you feel that way? You were the heart of me. Can't believe you let it break. Tell me why you won't let him go. You can say what you want, but I know. Baby, no more lies. I'ma keep it real this time. Help me understand what I'm saying and get through. Why I can't be your man when I give up your all for you? Gotta do the best I can. Love you forever. That's what I do. I was your man. I was your man. Baby, I know that you're worth fighting for. Fighting you for. Say that you're still in love with still me. With your me. Home's just where you need to be. I can't even live without you anymore. Baby, I know that you're worth fighting for. Fighting you for. Say that you're still in love with still me. With your me. Home's just where you need to be. I can't live without you anymore. Baby, I know that you're worth fighting for. Fighting you for. Say that you're still in love with me. Your home's just where you need to be. I can't live without you anymore. Baby, I know that you're worth fighting for. Fighting you for. Say that you're still in love with me. Your home's just where you need to be. That room was hurting you. My hustle in the streets gave that for you too. Don't want nothing else in the way. I just wanna make sure that you stay. Baby, no more lies. I'm gonna do it right this time. La la la la. La la la la la la. Oh yeah. La la la la la la. If I was your man. If I was your man. Help me understand what I'm saying. Getting through, why I can't be your man. When I give up the world for you, you do the best I can. Live forever, that's what I'll do. If I was your man, I was your man. I was your man. Help me understand what I'm saying. Getting through, why I can't be your man. When I give up the world for you, you do the best I can. Live forever, that's what I'll do. Volle Power mit. Give me something to dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. gets creeping up slowly. Smith, watch him smash it. Get ecstatic, y'all. And we got fans in the attics call. 5'6" and we can slam it. Nah, damn. Even if basketball special. Und nachschauen wir, ich habe wieder Diskussion hier mit diesem Schuhverkäufer, das ist abnormal. Ich habe wieder Probleme, hä? Al, was gibt's denn wieder? Warum hast du wieder so ein Gesicht? Sieh mich an, du siehst meine Frau, meine Kinder und du sagst zu dir, da ist ein Mann, der fürchtet sich vor gar nichts. Also das habe ich schon vorgewusst, aber erzähl mal das mit deiner Kreditkarte. Och, toll, ich habe nur den halben Tag gearbeitet, dann bin ich zum Essen gegangen, habe die Kreditkarte herausgezogen, dann haben die Schere rausgezogen und haben sie zerschnitten. Weil sie überzogen war. Ja, genau, ja. Weil deine Frau einkauft ohne Ende. Aber mein Freund Charlie Harper, dem ist Ähnliches passiert mit der Kreditkarte. Ich habe mal einem Date meine Karte gegeben, damit sie meinen Wagen volltankt. Und auf meiner nächsten Abrechnung war eine Brustvergrößerung und eine PlayStation 3. Ja. Und mit beiden durfte ich nie spielen. Yay! Willkommen bei Gut drin, gut dran, gut drauf. Schrei vor Glück. And all the girls say I'm pretty fly for a white guy. Die Sonne versinkt, der Himmel wird pink, die Nacht beginnt, dein Leben macht wieder Sinn. Fühlst du den Asphalt schwingen, eine Macht, die dich in einen Nachtclub zwingt. Alle wollen hin oder sind auf dem Weg, in deiner Stadt steht der Magnet, der zieht alle an, alle ziehen sich aus, zieht im Haus, huhu, so sieht es aus. Compared to them, so watch out, you're gonna lose your children. Mann, was für ein langweiliger Sound. Hey, was habt ihr getan? Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. So never mind, what you gonna do? Here I come, come the way you go. I'll never find what I'm looking for. Here I come, then begin the modern time. Ja, die doofe Witzige, die brauchen wir jetzt nach Schwärmer. Sag mal, Papi, warum hast du eigentlich Mami geheiratet? Fragt der Junge. Siehst du, Ingrid, die Kinder können es auch nicht verstehen. Ein Bekannter fragt den einen, warum hält denn deine Ehe nach so langen Jahren immer noch so gut? Er hat geantwortet, ja, weil wir noch zweimal pro Woche Sex haben. Ganz einfach. Nee, ehrlich, ja. Ich dienstags und meine Frau donnerstags. So kann man es auch machen. Good times, yeah. Das gibt's nur bei Radio. Das ist Mann, da fällt dich im Kopf nicht um. Hallo Nachschwärmer, noch alles klar bei euch? Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Dépenses, qui dit crédit, créance, qui dit dette, qui dit huissier. seul. Qui dit crise, dit monde. Qui dit famille, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors. Quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Ah, wer rätselt drum, ha? Rockwell ist damit dabei aus den 80ern. Und Michael Jackson. Freitagabend, Pfingstfreitag. Volle Power mit. Give me some to dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. I feel you. I feel you. I feel you. Britney Spears on Snap. Snap. Absoluter Wahnsinn, ne? Eddie Cochran on Rihanna. Da liegen zwischen 40 und 50 Jahre dazwischen. Das ist nicht ein Erscheinungsdatum, dieser zwei Songs, ne? Der absolute Wahnsinn. Na, wie gefällt dir denn die Musik? Ein Albtraum, eine Schreckensvision. Einfach stark. Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Radio einfach näher dran.

Zum Beispiel grün, Single, für alles offen. Rosa, willkommen, du Punder Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin dagegen, aber hab keine Lust. Dann gibt's den lustigen Single-Stand, da kann man Briefe schreiben. Jeder bekommt eine Nummer, dann schreibt man einfach an die Nummer so und so. Und wenn diese ab und zu in den Single-Stand schauen, ob sie Post haben, dann kann diese Person antworten und schon kann sich was anbandeln. Ja, so einfach ist das. Dann Pfingstsonntag Mini-Rock-Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wer Mini-Rock kommt, Männlein wie Weiblein, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Freitag, 24. Mai, heute in einer Woche, Projekt Abi. Abi-Party der Kursstufe 2 vom Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden. Und dann noch im Angebot, alles Mögliche, schaut auf die Seite. Samstag, 25. Mai, Massengeburtstag. Massengeburtstag. Mai-Geborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. U18, 15 Euro Freiverzehr. Ja, da wird automatisch gefeiert, ganz klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Connection complete. Ah, das ist ein Wahnsinns-Olli. Und den nehme ich als Hintergrundmusik für die Werbung für morgen, nämlich morgen ist die Hitradio Partynacht. Eine Nacht, 12 Locations, 12 Partys. Und ich bin auch der Weihnachtsschwärmer im Cheers. 21 Uhr geht's los. Super. Eine Vorschau, Freitag, 31. Mai, ist der liebe Charlie in Rastatt, Niederbühl, in der Festhalle. Jetzt fragt man hier, ja wieso, der hat doch Freitag Sendung. Ja, das geht so, ich gehe nach der Sendung, also nach 23 Uhr, sofort los, fahre ich Richtung Rastatt, Niederbühl. Und das mache ich zusammen mit dem DJ Andy, der ja in der Rastatter Gegend bekannt ist, überall. Und mit dem zusammen, und der fängt dann an praktisch. Ist das klar? Dankeschön, wir wissen alle Bescheid. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnsshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Der Lauschenliebe klappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Hi, I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. Thank you. Alles Top-Hit der 90er. I love you. Absoluter Wahnsinn, 90er. Und da könnte ich gerade so weitermachen. Aber das sparen wir uns auf. Jetzt geht mal richtig Gas! Sag mal, hör mal den Sound hier! Kann man den nehmen oder was? Eigentlich ganz geil, oder? Ah, richtig am Bett, wa? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Jetzt wird gebankt. Lass mal Luft ab hier und lass mal den Kenbo ran. Mach mal deine Plastikstelzen breit und immer wenn ich Vorschub gebe, dann singst du deinen Song, Barbie. Oh. Oh. Oh. If you wanna come, I say yeah, yeah, yeah. Sag mal, wenn hier einer kommt, dann bin ich das oder was? I can wait till long, I say yeah, yeah, yeah. Oh, Baby, sing deinen Song jetzt. If you sing my song, I say yeah, yeah, yeah. I'm gonna be your baby tonight. Boah, so Baby, das war die letzte Warnung. Ich schmier dich gleich richtig voll. Ich schwör's dir, du geile Gummi. Let's go party, bang what's gonna move somebody. Spezial! Was höre ich da denn, Alter? Leute, hört ihr das auch? Hip-Hop-Kasper-Musik! Guck mal da hinten, Alter, liegt der Hansebänger auf. Ganz groß auf so einem Plakat, Alter. So, Murat, schieb mal die Tür beiseite, Alter. Und dann muss ich mal rein da in die Hip-Hop-Bude. Put your hands up, ladies! Put your hands up, fellas! Put your hands up, ladies! Put your hands up, Hamburg City! Number one, keep saying, come on, come on. Hey, oh, hey, oh, ladies, hold on. Put your hands up, put your hands up. Huh, huh, huh, come on, huh, huh, come on now, yeah. Who's the body at? Hands up now. All right, here we go now. Put your hands up, put your hands up. Boah, immer beiseite hier, alle. Kommst du rein und machst die geile Mucke aus? Sag mal, du Hip-Hop-Kasper, was machst du denn hier mit den Leuten klar, Alter? Du bist ja voll so ein Techno-Kasper. Ich kenn dich doch, Alter. Wir hatten doch schon mal so ein Battle, du Fotze. Du Bangboy-Wichser. Digga, ich werde gleich die Bände zuballern hier. Dann mach doch mal so einen aggressiven Breaker-Move-Style 180-360-Headspin-Break-Booker. Digga, ich werde hier auf deine Mucke aggressiv. Und auf deinen kleinen Pullerhahn, Alter. Ja, klar. Und wenn hier einen Breakstyle macht, dann bin ich das, oder was, Alter? Ja, lass mal hören. Genau. Ist richtig. Haha, lach dich aus. Hä? Was? Was ist das, ein Breakstyle? Digga, das ist scheiße. Mach mal richtig die geile Stimmung hier. Hört mal die Glocken, Leute. Das sind die Eier vom Bangboy. Der hat ja gar nichts in der Hose und redet über meinen Lümmel. So, wo ist die Stimmung da unten? Macht man einen Kreis? Bildet man einen dicken Kreis für den B-Boy? MC Schubacke. Und der muss mal so ein geil 180, 360 Headspin Break Move an Start bringen. Und Marie hier den Boden wischen mit seiner weißen Echo Fresh Hose. Alter, du musst dich mal an Start bringen, Digga. Du eine Hip-Hop-Schuffe. Wo sind die fucking Hände hier? Ja, Leute, mach mal Hände hoch, mach mal Atmo. Und lass mal die geilen Moves spinnen. Jetzt zeige mal den Hop an, wo der Hure in Moss hernimmt hier. Ladies, Fellas, Ladies, Fellas, Ladies, Fellas, this is Hamburg City, Hundebinger, go! Die Partypolice ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Und ja, Macklemore, aber wieder eine andere Version. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Sage Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Brando, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Dien Bien Phu, Falls Rock around the clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, cruise ship, Princess Grace, Peyton Place, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, no we didn't hide it, but we tried to fight it. Ich sehe mich ganz kurz zurück in die Werbung. In unserem Spitzensender ist alles spitze. Also bleibt dran, Leute. Du Kinder, gebt fein. Ach, ich hab den Sandmann umgebracht. So, morgen fahren wir nach Gutach. Oh ja, da gibt es doch die tolle, über 1000 Meter lange Sommerrodelbahn. Ja, und den Park mit allen Sinnen. Hören, fühlen, riechen, spüren. Und wir können zu den Vogtsbauernhöfen und hautnah erfahren, wie das Leben vor 400 Jahren ausgesehen hat. Das wird ein toller Tag. Na dann, auf nach Gutach im Kinzigtal. Achtung, Wagen Nummer 12 biegt in die Boxengasse ein. Das Auto läuft klasse. Das Fahrwerk ist fantastisch. Jetzt noch neue Räder drauf. Los! Go! Bliss Autosport. Ihr kompetenter Partner in Sachen Individualtuning sowie Vertrauenswerkstatt für allgemeine Reparaturen und besten Service rund um Ihr Fahrzeug. Bliss Autosport in La Mietersheim, Breisgaustraße 15-2. Milch, Margarine, Reis, Gemüse, Obst für die Kinder? Okay, aber da fehlt doch noch was. Ach ja, mein Wellnessgetränk Mila Woman. Wusste ich doch, dass was fehlt. Und das Beste, den Kassenbon schicke ich gleich ein, denn ich will unbedingt dieses Mila Woman Fahrrad. Mila Woman. Einfach den Mila Kassenbon vom nächsten Einkauf einsenden und mit etwas Glück ein hochwertiges Mila Woman Fahrrad gewinnen. Infos und Teilnahmebedingungen auf mila-woman.de/gewinnen. Maximum Club, die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Pfingsten bei Drinnen- und Draußenmöbel mit Gartencenter Neueröffnung, Hugler Matratzenwerksverkauf, gratis Bodenseereise für jeden Polstermöbelkunden und so viel mehr. Da muss ich einfach hin. Pfingsten bei Drinnen- und Draußenmöbel in Lahr-Mietersheim gegenüber Bereitschaftspolizei. Mehr als nur der Wahnsinn. Sonntag und Montag keine Beratung, kein Verkauf, nur Probewohnen. Hi Leute, hier ist Rolf auf Kanal 9 mit einer Nachricht für alle Trucker-Kollegen auf der A5. Was ihr jetzt hört, ist kein Tornado, sondern die neue supermoderne LKW-Waschanlage mit Jetstream-Technik bei Günther in Lahr. Und hier ist auch noch Platz, denn es gibt zwei Waschanlagen. Wir sehen uns. Over and out. Tank- und Waschpark Günther. Direkt an der A5 Ausfahrt Lahr. Seit ich Nature Style kenne, wird jeder meiner Friseurbesuche zum Wellness-Erlebnis. Pflege auf natürlicher Basis, entspannende Kopfmassagen, energetische Haarschnitte und auf Wunsch Terminberatung nach dem Mondkalender. Mein Friseur für Körper, Geist und Seele. Nature Style, Ihr Naturfriseur in Offenburg, Gerberstraße 10. www.naturfriseur-offenburg.de. Voll auf die 12. Hitradio Ur Partynacht in Zell am Hammersbach. Es ist eine mega geile Stimmung hier und es macht richtig Bock, hier mitzufeiern. 12-mal Party, einmal Eintritt. Live-Bands und DJs in 12 Locations. Samstag, 18. Mai ab 21 Uhr. Bus, Shuttle und Programm auf hitradio.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Ja, heute geht's ab, Nachtschwärmer. Heute heißt nämlich Tanz der Gefühle. Tanz der Gefühle. Der Bayer würde sagen, pfui, pfui. Pfui, pfui. Das Mega-Pfingst-Wochenende. Bis 1 Uhr heute Getränkespezial. Sekt, Sekt-O. Malibu Maracuja 1,50, Warsteiner Bier und Lücke ficken 1 Euro. Freikarten und Formulare gültig. Das macht an, das geht ab. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, die Mega Single Party. Ladies bis 24 Uhr, 10 Euro. Freiverzehr. Und da kriegt jeder Armbänder, Leuchtarmbänder, die auch bei Nacht leuchten. Die signalisieren den Single-Status. Zum Beispiel grün, für alles offen, quatsch mich an. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergegen oder hab keine Lust. Ist das klar? Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Pfingstsonntag. Da steigt die Mini-Rock-Party. Alle, die im Mini-Rock kommen, Männlein wie Weiblein, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dann heute in einer Woche Projekt Abi. Die Abi-Party der Kursstufe 2 vom Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden. Da gibt es auch jede Menge Sonderangebote nach Schwemmer. Freikarten gültig. Und Samstag, 25. Mai, das sollte man sich vormerken. Massengeburtstag wie jeden Monat. Mai-Geborene ab 18 erhalten 25 Euro Freiverzehr, bis 1 Uhr limitiert. Und U18 Geburtstage erhalten 15 Euro Freiverzehr. Hi! Ihr wisst Bescheid? Super!

moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. It's the final countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Wait a minute. Let's go. Jetzt habe ich wieder ein Fass aufgemacht hier nach Schwerin. Toon der Healthman. Die beiden Brüder streiten sich wieder. Ah, ist wieder furchtbar. Ständig suchst du dir diese kaputten, bedürftigen Bräute aus. Du hast recht. Vielleicht habe ich einfach unbewusst die Hoffnung, dass sie mich lieben, wenn ich sie rette. Ja, vielleicht. Oder unbewusst ist dir auch klar, dass jede Frau mit Selbstachtung dich nur nehmen würde, wenn sie dich auf einer Schnitzeljagd findet. Leck mich. Das ist Kapitel 1 in meinem nächsten Buch. Und das heißt, du kannst mich mal. Kapitel 2 heißt, leck mich an meinem bleichen Hintern. Fernseher, Rekorder, HiFi-Anlage, Kurzwelle, Langwelle, Ultrakurzwelle, Mikrowelle, Sessel, Billardtisch und... Radio Ohr. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. I said hip-hop, a hip-hop, a hip-hop to the hip-hop. bag boogie, stay up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm a rabbit to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. What's that? See, I am one to mic, and I'd like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, to the purple and yellow. But first, I gotta bang, bang, a boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bag, bag boogie, let's rock. Don't stop, rock the riddle that'll make your body rock. Real soul, fall you. Die doofe Witze-Ecke. And next on the mic is my man Hank. So come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S and the O-V-A. Ja, nach schon mal immer zur halben Stunde. Oh, by the cold, the doctor of the mix and these reasons, I tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun and I dress to a T. You see, I got more. Im Vorzimmer des Chefs sitzen drei Sekretärinnen. Sag die eine, hey, ich hab gestern im Schreibtisch vom Chef ein Kondom gefunden. Sagt die zweite, ja, ich auch. Und ich habe ihr einen Streich gespielt. Ich habe da mehrere kleine Löcher reingestochen. Ich sag die dritte, oh, ich glaube, mir wird schlecht. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann, der eine Flasche Whisky trinkt, und einem, der eine Packung Viagra auf einmal schluckt? Gut, der eine hat einen Sitzen, dass er nicht mehr stehen kann. Und der andere, der hat einen Stehen, dass er nicht mehr sitzen kann. Genau. Dankeschön, das war's, das reicht. Das war wieder total gut. Was? Schlimmer kann's ja wohl nicht werden, oder? Sicher gibt es ein Gegenmittel. Abgelehnt! Es ist verloren! Ja, das ist der Power ins Wochenende! Waiting for us. Göttlich, Phil Collins. Hier mit Genesis und Fragman. Oh, 21.39 Uhr. Keine Zeit für einen echten Nachtschwärmer. Friday's here, people. Friday night is... Bring the action. action. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Looking for you, babe. If your hair gets me overwhelmed, but when you smile at the ground, it ain't hard to tell. In the Dark, Freestyle. Besser, das kann ich leider nur anspielen, natürlich, weil die Werbung dran ist. Verdammt, die Werbeunterbrechung kommt direkt auf uns zu. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Noch 12 Sekunden. 11, 10. Wolf, verstärken Sie den Defensivschirm. Nice, Sir. Sie können sich auch noch was zu trinken holen, aufs Klo gehen oder sich auf dem Dachboden aufhängen. Bis gleich. Also, dranbleiben. Ein Paket von Dr. Hall, dem Gesundhaus aus dem Schwarzwald. Gestern bestellt, heute schon da. Leckere Bio-Wurst und gesunde Frischwurst unter 3% Fett bei 100% Geschmack. Auch Laktose- und glutenfrei. Dr. Hall, Ihr Gesundheitsspezialist aus dem Schwarzwald. Dr. Hall! Ihr Gesundhaus im Internet. drhall.de. So, jetzt sagen Sie mal bitte A. A. Bei der Wahl Ihres Arztes spielt Vertrauen eine große Rolle. Warum eigentlich nicht bei der Wahl Ihrer Werkstatt? Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Ihr VW- und Audi-Servicepartner. Persönlich ist besser. Ah. Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Die richtige Immobilie zu finden, ist nicht immer einfach. Da ist es doch gut zu wissen, dass es einen Partner gibt, auf den man sich verlassen kann. Die Makler der Volksbank Offenburg Immobilien. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, unseren Marktkenntnissen und vielseitigen Angeboten. Volksbank Offenburg Immobilien. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen.

Projekt Abi. Abi-Party der Kurs Stufe 2 vom Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden. Da ist wieder ein Angebot, Bier und Sekt, 1 Euro und so weiter. Dann kommt der Samstag. Samstag, 25. Massengeburtstag. Alle Maigeborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. U18 erhalten 15 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Galopp durch die Hölle. Und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Welcome! Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn! Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie! Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Freitagabend. Everybody talk about pop music. Das ist ja ein Albtraum. Ay caramba! Herrlich schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. Ja, kurz vor 22 Uhr und die Stimmung steigt hier. Great music. Ein Master. Here we go. You ready? Baby, never make sure that your peach feels peachy, baby. No bougie bras, I like my women sexy, classy, sexy. Na, nach schon mal bereitet ihr euch schon auf das Pfingstwochenende vor? Mein Freund, er auch. Er ist ja, wir wissen es ja, Schuhverkäufer. Der größte aller Zeiten. Ja, ja. Das bin ich. Das bist du, ja. Komm, begrüß mal die Nachtschwärmer am Radio. Guten Abend, ihr kennt mich alle. Das ist nicht dein Fanclub, ha? Heute. Also, Al, komm, Thema. Ich will mit deiner Tochter ausgehen. Du willst Kelly gar nicht. Doch. Seit dem Augenblick ihrer Zeugung hat sie die Männer nur ruiniert. Doch. Ich will deine blonde Tochter. Ich heiße übrigens Kelly. Ja, wissen wir. Kelly, wie sieht's jetzt aus? Du findest nicht mal beim Gynäkologen eine Frau. Waking up. Are you ready to party? Here comes the Night Entertainment. Yeah. Ja, yeah, Beach Mode und Belinda Carlisle. Haben wir sie überhaupt rausgehört? Ah, ganz schwach. So, über Pfingsten ist ja ab und zu Sonne, aber so richtiges Pfingst-Sommerwetter ist nicht. Deswegen zaubere ich das her mit ein paar Sommer-Jingles. Ja, wir liegen am Strand, der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Will der Sauferei. Ja, wir liegen am Strand, die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Ja, ich zaubere den Sonnenschein herbei. Mann, seht euch die Beute an. Wow. Für eine Handvoll Dollar die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Hier bei Hit Radio. Bigger, better, stronger, power. Schimmer, darf ich nochmal daran erinnern, dass ihr mich vielleicht besucht auf Facebook? Gebt bitte ein Charlie 2000 Buchstaben, ein Wort. Und klickt doch an, dass ihr mich kennt. Vom Hören. Okay? Yes, y'all, feeling funky fresh, y'all. Work to be the best, y'all. Work good under pressure, y'all. Been through all that stress, y'all. Get this off my chest, y'all. Made it out in progress. Und wenn ihr schon auf der Seite sind, dann seht ihr ja, dass ich da morgen bei der Hitradio Partynacht bin. In Zell im Hammersbach. Im Kinzigtal. Eine Nacht, 12 Locations, 12 Partys. Keep burning like that fire. Whatever doesn't kill you, only makes you stronger. Und Ende des Monats, 31. Freitag, bin ich in Rastatt-Niederbühl in der Festhalle mit DJ Andy zusammen. Und zwar nach der Sendung. DJ Andy ist vor mir dran und ich fahre dann gleich hier weg und bin dann in der Rastatt Niederbühl. Okay. Party Power zum Abtanzen. Baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I love it. With my muffin, I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises, check this hand cause I'm off. Bei mir geht's wieder rund nach Schwemmer. Bei Charlie Harper und seinem Bruder, Two and a Half Man. Die streiten mal wieder. Ich musste mit Cousine Phoebe zum Abschlussball. Die war doch süß. Sie war 12 und in einem Gipskorsett. Was soll's, sie war deine Cousine. Auch wenn sie 18 und nackt gewesen wäre, hättest du nie einen Stich gekriegt. Du bist ein grauenhafter Mensch und ich hoffe, du kommst in die Hölle. Sind wir quitt? Nein, wir sind nicht quitt. Das ist doch abnormal, ha? Und darüber machst du dir Sorgen, du Schwafler? Genau darüber mache ich mir Sorgen. Worüber sollte ich mir sonst Sorgen machen? Kannst du mir das vielleicht mal erklären? Na, wenn du schon fragst, über deinen schwindenden Haaransatz, über deinen analphabetischen Sohn, dein Brustwachstum. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Charlie, bitte, ich flehe dich an. Hör zu, ich kann deine Sorgen ja verstehen, aber es ist anders. Melissa ist wundervoll. Meinst ehrlich, ich will eine langfristige Beziehung mit dir haben, weißt du? Ach echt? Ja, ich will sie erst mal kennenlernen und sie soll mich kennenlernen, bevor wir zusammen ins Bett hüpfen. Wow, ich bin beeindruckt. Dass ich reifer werde? Nein, dass du lügst, ohne rot zu werden. Willkommen bei Gut drin, gut dran, gut drauf. Schrei vor Glück. Some nights I stay up, cashing in my feathers. Some nights I call it a draw. You never feel some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see a ghost.

Ach ja, mein Wellnessgetränk Mila Woman. Wusste ich doch, dass was fehlt. Und das Beste, den Kassenbon schicke ich gleich ein, denn ich will unbedingt dieses Mila Woman Fahrrad. Mila Woman. Einfach den Mila Kassenbon vom nächsten Einkauf einsenden und mit etwas Glück ein hochwertiges Mila Woman Fahrrad gewinnen. Infos und Teilnahmebedingungen auf mila-woman.de/gewinnen. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Ab 22 Uhr Einlass, also das läuft schon. Tanz der Gefühle. Tanz der Gefühle. Es gibt wieder mehrere Angebote bis 1 Uhr. Getränke Spezial, Sekt, Sekt Orange, Malibu, Maracuja 1,50, Warsteiner und der Liqueur Ficken gibt es auch für 1 Euro. Freikarten gültig, Formulare gültig. Heute Freitag, Pfingstfreitag. Da, da, da, da. Wow! Morgen Samstag ist die berühmte Single Party. Alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und da gibt es wieder die Armbänder, die den Single-Status zeigen. Das will ich jetzt gar nicht mehr mal vorlesen. Da gibt es den Briefestand, Poststand, Love Letter, wie immer das man nennen will. Codex Club in Aachen. Connection complete. Dann gibt es den Sonntag, Pfingstsonntag, extra Öffnungstag. Yeah. Da ist die Minirock-Party. Wer Minirock kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Genau, und heute in einer Woche Projekt Abi. Abi-Party der Kursstufe 2 vom Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden. Gibt es wieder auch Sonderangebote. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und den Samstag, 25. Mai, sollte man sich vormerken. Da ist nämlich die Massengeburtstagsparty. Und zwar alle Mai-Geborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis mitbringen. U18 erhalten 15 Euro Freiverzehr. Genau, so ist es. Ihr wisst Bescheid? Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Leila Mabachandi. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Hoi, hoi, hoi, ha! Die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Reim. Ich hab geträumt. Aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf. Ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Sind wir auch geblieben beim Disco Charlie? Ja! Charlie, mein Name ist Charlie. hundertprozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinerei. Ich ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Der fantastische Freitag. Dankeschön, Ascha, Dr. Dui. Hier ist das Wochenendprogramm. Das ist der Fragen. Und was ist mit der Sendung? Tanze mit mir in den Morgen. Excuse me, Shani. Ja, das ist Freestyle Natürmer. Ja, höchste Zeit, ha? In der Schule. Das Mädchen zur Lehrerin. Gestern wurde ich defloriert. Die Lehrerin, das heißt konfirmiert. Ja, aber das war vormittags. Eine Blondine und eine Brünette sind im Kino. Kurz nachdem das Licht ausgeht, lehnt sich die Blondine zur Brünetten hinüber und sagt, hey, der Mann neben uns masturbiert ja gerade. Und das ist ja ekelhaft, sagt die andere, meint die Brünette. Komm, lass uns ganz schnell hier verschwinden. Geht nicht, antwortet die Blondine. Er benutzt meine Hand. Das ist ja nicht normal. Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Witzigkeit. Unfassbar. Das ist der Freitag. Der Freitag. Wir beerdigen den guten Geschmack. Da rollen sich einem die Zehennägel auf. That tonight's gonna be a good night. Rohe, es reicht. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be Seven. 23.39 Uhr, meine letzten 20 Minuten. Okay, die Show ist vorbei. Noch lange nicht. Jetzt kommt noch die Zugabe. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey, DJ! Bass, korrekt, und Techno Bass. Techno Music mit dir, Brille, Ilse, druck mal ohne Pille. Techno Music mit dir, Brille, Ilse, druck mal ohne Pille. Hey Alter, ich hab da mal eine Frage. Es ist hier voll die Kackparty. Nicht los, Tanzfläche leer, ey, alles steht rum, ey, wisst ihr? Kannst du nicht mal was anderes auflegen? Ey, du bist hier voller Loser, ey. Kick dir das an, ey, die Tanzfläche ist leer. Ey, kennst du nicht dieses... Ich sag dir, ey, wenn du das spielst, dann tanzen sie alle. Jetzt tanzen sie alle, ja? Yeah! Und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Kurze Verschnaufpause. Hallo Zielgruppe. Hallo Zielgruppe. Hallo Zielgruppe. Guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Zahnbürste. Gerne. Was soll es denn für eine sein? Neu oder gebraucht?

Dann kommt der Pfingstsonntag. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Da ist ein extra Öffnungstag. Da ist nämlich die Mini-Rock-Party. Yeah. Wer Mini-Rock kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Ja, dann kommt heute in einer Woche, der Freitag, 24. Mai, Projekt Abi. Die Abi-Party der Kursstufe 2 vom Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden. Da gibt es wieder Angebote ohne Ende, getränkemäßig. Und dann kommt der Samstag, 25. Mai. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Da ist Massengeburtstag. Alle Mai-Geborenen sind eingeladen. Die erhalten 25 Euro Freiverzehr. Das ist doch ein Wort, hä? Ausweis nicht vergessen. Wer noch keine 18 ist, bekommt 15 Euro Freiverzehr. Ja, das ist jeden Monat ein Fest. Der Massengeburtstag. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Heute gibt's wieder Charlie Pur. Die Leute sind drauf. Und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Leider in 8 Minuten. Allen ein schönes Pfingstwochenende. Nochmal zur Erinnerung, morgen bin ich bei der Hitradio Party Nacht in Zell am Hammersbach. Und zwar im Lokal Cheers. Der Edger glüht, denn Charlie gibt Gas. Ja, seine Fans, die brauchen. Beginn 21 Uhr. Die Bude tobt, doch Charlie hat alles im Griff. Er will einfach nur Spaß. Leute schreien Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt. Auf geht's, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas hier. Are you ready? Le destructeur vache est de retour. messieurs, le disjockey Zach est de retour. Danach schon mal allen ein schönes Pfingstwochenende. Wir hier hören uns spätestens wieder hier am Freitag. Herr, was ist wieder los? Irgendwie stinkt mir das gewaltig. Oh, er hat einen Computer jetzt, Nachtschwimmer. Ein Schuhverkäufer, einen Computer. Das darf aber nicht wahr sein. Herr, was ist? Computer zerstören das ganze Land. Computer und Frauen. Die sind sehr vergleichbar, Al, weil du bei allen beiden nicht weißt, wie man sie anmacht. Ich bin an beiden nicht interessiert. Scheiße, tut mir leid. Wieso? Das war doch gar nichts. Sehen Sie, ein Wahnsinniger. Das Verrückteste. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Thomas Frohwerk. Die Verbraucher in Deutschland haben ein Recht darauf zu erfahren, aus welchem Land gefrorenes Obst und Gemüse in der Tiefkühltruhe stammt. Dieser Meinung sind die Verbraucherminister der Länder, die bei ihrer Jahreskonferenz eine entsprechende Kennzeichnung auf den Tiefkühlwaren forderten. Außerdem wurde ein Vorschlag Hessens unterstützt, der ein Rückgaberecht bei Smartphone-Apps vorsieht. Der Branchenverband Bitkom kritisierte dieses Vorhaben als realitätsfern und überflüssig. Die schwierige Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland beginnt von vorn. Der Bundestag hat heute zum ersten Mal über den Gesetzentwurf für eine neue bundesweite Suche nach einem Endlager beraten. Das Gesetz ist so weit in die Zukunft gedacht, dass keiner sagen kann, ob das alles überhaupt jemals umgesetzt wird. Irgendwo in Deutschland soll eine Stelle gefunden werden, wo hochstrahlender Atommüll für hunderttausende Jahre sicher gelagert werden kann. Eine Kommission soll zuerst überlegen, nach welchen Kriterien so ein Endlager gesucht wird. Danach sollen theoretisch mögliche Standorte gefunden werden und bis 2031 soll daraus ein Endlager ausgewählt werden. Keiner will sowas in seiner Nähe haben. In dem auf Jahre angelegten Verfahren wird es also so oder so irgendwann heftige Widerstände und politischen Streit geben. Jörg Ratsch, Nachrichtenredaktion. Der Autokonzern Opel bleibt nun doch bis 2016 mit einem Warenverteilzentrum in Bochum. Das hat der Opel-Vorstand in Düsseldorf klargestellt. Vor einigen Wochen hatte das Unternehmen noch mitgeteilt, das Lager